Rufe! Alle! Ich, Kapitän Scott, der den Südpol entdecken wollte und nachdem er 1000 Kilometer zurückmarschiert ist, in diesem Zelt stirbt. Ich rufe alle, denen ich vom Anfang an bis heute begegnet bin. Vom Anfang an? Vom Anfang der Expedition? Seit meiner Geburt? Wie alt bin ich? Ich weiß es. Das ist aber auch das Einzige, was ich noch weiß. Ich bin 44 Jahre alt, aber ich habe vergessen, wann mein Geburtstag ist und was für ein Datum wir heute haben. Ich bin allein. Ich habe nur noch die Konservenbüchsen, die an der Spitze des Zelts klappern. Als Ersatz für Blinklicht am Tag. Als akustisches Signal in der Nacht. Als Signal für eine Rettungsmannschaft! Lagebericht der Rettungsmannschaft. Eingetragen am 20.03.1912, 1 Minute nach Mitternacht. Alles wohlauf. Zuversichtlich, dass Kapitän Scott und Bowers, Evans, Oates, Dr. Wilson, seine Schlittenbesatzung lebend geborgen werden können. Die Mitglieder der Rettungsmannschaft Atkinson, Ponting und Wright in Nachtruhe, Cherry Garrett, Liebenham und ich, abwechselnd auf Nachtwache. Position 78°-08. Temperatur -19°. 40 Kilometer vom Winterlager an der Küste entfernt. Heute 19 Kilometer zurückgelegt. Unterschrift Taylor. Allein mit euch. Blechbüchsen. Allein mit euch. Aber ich verstehe euch nicht. Schepp, schepp. Schepp, schepp. Was heißt das? Tot, tot. Pol, pol. Scott, Scott. Oder heißt das vielleicht gar nichts? Versteht ihr mich? Werden mich der tote Oates verstehen, wenn ich ihn rufe? Ich rufe dich, Oates! Ich habe in meiner rechten Hand eine Tasse Kakao, Oates. Ich habe in meiner linken Hand, Oates, eine Karte, auf der unsere Marschroute eingezeichnet ist. Ich spritze einen Tropfen Kakao für dich, Oates, auf das Eis. Anders kann ich dich nicht grüßen. Ich würde gerne meine Seehundsmütze vor dir ziehen. Aber meine Finger sind starr. Auf der Karte in meiner linken Hand lese ich vom Rossmeer bis zum Südpol die Namen der Stationen, wo wir uns ausgeruht und verproviantiert haben. Die Namen unserer Haltelager, ich kann sie auswendig. Winterquartier, Ecklager, ein Tonnenlager, mittleres Barrierendepot, südliches Barrierendepot, Schlachthauslager, unteres Gletscherdepot, mittleres Gletscherdepot, oberes Gletscherdepot, 3°-Depot, 1,5°-Depot, letztes Depot. Und noch 50 Kilometer. Bis zum Pol. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Richtig aus. 1200 Kilometer zurück. Bis kurz vor dem Ein-Tonnen-Lager, wo du erfroren bist, aus. Erfroren. Erfroren. Erfroren. Erfroren. Wer spricht da aus? Ich habe mich geirrt. Oates hat nicht gesprochen, Oates ist erfroren. Das, was ich gehört habe, war ein Echo. Ich habe mich oft geirrt. Oft geirrt. Ich habe alles falsch gemacht. Als ich die Expedition vorbereitete, während der Expedition und auf dem Rückmarsch. Versteh mich bitte nicht falsch, Oates. Ich würde mich gern mit dir unterhalten, aber wie könnte ich das mit jemandem tun, der nicht mehr lebt? Natürlich kann ich mit ihm reden. Wie aber redet er mit mir? Er könnte nur dann mit mir sprechen, wenn ich zusammen mit ihm durch die Zonen des Todes wandere. Des Todes? Herrgott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich werde ganz ruhig sein und auf ein Zeichen warten. Auf ein Zeichen warten. Auf ein Zeichen warten. Das waren die Blechbüchsen oben am Zelt. Das Zelt ist grün. Grün. Das Eis ist weiß. Weiß. Hier ist alles weiß. Das Eis, der Himmel, der Sturm, der sich im Schnee versteckt. Auch zu Hause war alles weiß. Das Weiß in London heißt Abel. Das Weiß zwischen Winterquartier und Südpol heißt Kain. Ich habe ein grünes Zelt anfertigen lassen, damit es sich vom Eis abhebt, wenn die Expedition in Gefahr ist und eine Rettungsmannschaft unterwegs ist, um sie zu finden. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Nacht vom 20.03. auf den 21.03.1912 vorüber. Atkinson, Ponting, Wright, Cherry Garrett, Taylor und ich wohlauf. Zuversichtlich, dass Kapitän Scott und seine Schlittenbesatzung auf dem Rückweg dieselbe Marschroute genommen haben wie auf dem Weg zum Pol. Kleinere Abweichungen natürlich möglich. Position unverändert. Temperatur minus 23 Grad. In wenigen Minuten Aufbruch. Unterschrift Debenham. Ich warte auf das Zeichen. Ich bin als einziger von der Expedition übrig geblieben. Alle anderen sind nicht mehr da. Ich liege in meinem Schlafsack. Ich friere nicht, aber ich weiß nicht, warum ich nicht friere. Hält das Futter die Kälte ab? Oder fühle ich die Kälte nicht mehr? Der Schlafsack wird mein Sarg sein. Das Zelt wird mein Sarg sein. Niemand wird mich finden, mich, einen einzigen Menschen in einer Einöde von 13 Millionen Quadratkilometer Eis. Ich werde so, wie ich jetzt liege, liegen bleiben. Ich werde nicht faulen. Kein Tier wird mir an mir fressen, hier gibt es keine Tiere. Auch Dr. Wilson und Bowers liegen in ihren Schlafsäcken. Sie liegen neben mir. Sie sind tot. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Der Sturm hat sie getötet. Das Eis hat sie getötet. Das Schneegestöber hat sie getötet. Der Mangel an Brennstoff hat sie getötet. Der Mangel an Brennstoff. Zuletzt haben wir keinen Mangel mehr gehabt, sondern wir hatten nichts mehr, nichts. Das ganze Zelt ist voll von überflüssigem Zeug. Acetylenlampen, Kerzen, Bücher, Schlittenanzüge, Filzstiefel, Fausthandschuhe, Seile, Schneeschuhe, Ferngläser, Zündhölzer. Was soll ich damit? Soll ich die Lampen und die Kerzen mit den Zündhölzern anstecken? Wozu? Soll ich meinen alten Schlittenanzug ausziehen und einen neuen anziehen? Soll ich eins von den Seilen um meinen Hals legen und es zuziehen? Die Gegenstände im Zelt sind Gegenstände des Lebens. Die toten Gegenstände sind lebendiger als ich. Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich gehöre nicht einmal mehr zu meinem eigenen Leben. Ich bin nicht mehr Kapitän Scott. Ich bin nichts mehr. Ein anderer, der ich nicht mehr bin, war Offizier der britischen Marine. Ein anderer, der ich nicht mehr bin, leitete 1899 zum ersten Mal eine Expedition in die Antarktis. Ein anderer entdeckte 1902 das King Edward Land. Er, nicht ich, erforschte das Innere des Viktorialands. Er, nicht ich, kehrte 1904 nach London zurück. Er, nicht ich, wurde von seinem König geehrt. Er verließ am 1. Juni 1910 auf der Terra Nova England, um den Südpol zu entdecken. Aber schon in Neuseeland musste der Chef ins Dock. Es leckte. Oh, ein böses Zeichen. Ein böses Zeichen. Zeichen? Das Zeichen. Das Zeichen der Stimme von Oates. Aber hast du auch wirklich geredet, mein lieber Oates? Ich habe geredet, Kapitän Scott. Ich kann reden, obwohl ich tot bin. Und du verstehst mich, obwohl du lebst. Wie ist das nur möglich? Wir sind Freunde. Freunde können viel. Als ich einmal meine Pfeife verlor, suchtest du danach. Ich konnte nicht. Meine Füße fingen an zu erfrieren. Auch die anderen suchten danach. Und der beste Freund warst du. Du machst deinen Spaß. Obwohl deine Zehen ganz kaputt waren, zogst du den Schlitten im Vorspann. Dr. Wilson und ich, wir zogen ihn zusammen. Auf dem Hinmarsch hatten wir Hunde. Auf dem Rückmarsch waren wir die Hunde. Ich war froh, dass ich nicht im ersten Glied ziehen musste. Also brauchte ich nicht auf die Spuren vom Hinmarsch zu achten. Schließlich verloren wir die Spuren und die Wegmale. Wir wussten nicht mehr, wo wir waren. Wir stritten uns, wie wir weitergehen sollten. Bowers sagte, wir sind viel zu weit östlich. Dr. Wilson fragte, was haltet ihr davon, wenn wir abstimmen, wohin wir gehen sollen? Wir dürfen nicht bleiben, wo wir sind, sagtest du. Wir müssen weiter, sagtest du, sonst ist es aus mit uns. Noch war es nicht aus mit uns. Wir marschierten. Wir marschierten im Zickzack. Aber wir marschierten. Es war aus mit uns. Wir wussten es nur noch. Wir marschierten. Und fanden mit einem Mal ein Depot, das wir auf dem Hinmarsch angelegt hatten. Es war ein Zufall. Die Depotfahne kam uns wie der Stern vor, der über den drei heiligen Königen schimmerte. Aber deine Füße waren ganz jämmerlich. Ich hinkte nur noch. Du hattest keine Kraft mehr. Ich konnte nichts dafür. Halt den Mund. Keiner von uns konnte etwas dafür. Höchstens ich. Du am wenigsten. Ich denke darüber nach, ob ich versagt habe oder nicht. Oates, ich mache mir Vorwürfe. Manchmal möchte ich mich beseitigen. Aber ich darf es nicht. Ich muss auf die Rettungsmannschaft warten. Ich muss Bericht erstatten. Ich muss Rechenschaft ablegen. Kommt die Rettungsmannschaft noch? Oates! Bestimmt, Kapitän Scott. Wann kommt sie? Wann kommt sie? Oates! Hallo! Lagebericht der Rettungsmannschaft. Wieder sind drei Tage vorüber. Wir schreiben den 24. März 1912, mittags 12 Uhr und 5 Minuten. Da wir heute früh endlich auf Kapitän Scotts Marschroute stießen, herrscht glänzende Stimmung. Wir fanden einen Zettel, der an einer Fahnenstange angebracht war und in einem Kuvert steckte. Trotzdem war der Schnee durchgesickert. Die Schrift war verdorben. Wir konnten nur erkennen, dass Kapitän Scott den Zettel beschrieben hatte. Position 78°-35 südlicher Breite. Temperatur -16.5°. Unterschrift Wright. Oh. Oh, hallo. Oh. Oates ist fort. Er wollte mich nicht belügen. Oates ist fort. Im Leben hat er immer die Wahrheit gesagt. Nur bei seinen Füßen nicht. Da hat er uns täuschen wollen, solange es ging. Aber dann konnte er nicht mehr. Er hockte auf dem Schlitten und rührte sich nicht. Er hockte und sah vor sich hin. Er hockte und schämte sich, dass er nicht mehr mitziehen konnte. Er hatte entsetzliche Schmerzen. Er fragte mich, kann ich noch einmal gesund werden? Ich antwortete, bestimmt, Oates. Wann? Fragte er. Wenn wir wieder im Winterlager sind, antwortete ich, und dich richtig pflegen können. Ich hatte gelogen. Aber Oates glaubte es mir. Einen Tag und eine Nacht lang glaubte er mir. Dann merkte er selbst, dass es mit ihm zu Ende ging. Er lag in demselben grünen Zelt, in dem ich jetzt liege. Er lag genauso da, wie ich jetzt da liege, zitternd. Scott, sagte er, lasst mich, wo ich bin, und ihr zieht weiter. Er zitterte. Oates, sagte ich, wir marschieren mit dir weiter oder wir bleiben mit dir hier. Er zitterte und schlief ein. Vorher sagte er noch, hoffentlich wache ich nicht wieder auf. Er wachte wieder auf. Ich gehe einmal hinaus, sagte er. Vielleicht wird es draußen besser. Er ging hinaus. Wir dachten uns nichts dabei. Wir waren todmüde. Als er nicht wiederkam, verstanden wir, was er gemeint hatte, als er sagte, vielleicht wird es draußen besser. Besser für ihn, der zum Tod ging, weil der Tod immer noch nicht zu ihm kommen wollte. Du lässest sie dahin fahren wie einen Strom. Besser für uns, denen er nicht mehr zur Last fallen wollte. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Wir liefen aus dem Zelt und suchten ihn. Wir fanden ihn nicht. Wir riefen nach ihm. Oates, riefen wir. Oates, wo bist du? Hörst du uns nicht? Entweder er hörte uns und antwortete absichtlich nicht, oder er hörte uns wirklich nicht. Wir riefen stundenlang. Oates, wir können dich nicht finden. Komm zu uns zurück! Wir riefen so lange, bis wir stockheiser waren und er uns nicht mehr hätte hören können, auch wenn er dazu imstand gewesen wäre. Wir brachten euch Blechbüchsen an der Zeltspitze an. Vielleicht sah er euch. Vielleicht hörte er euch. Vielleicht. Oates sah und hörte euch nicht. Ich grüße dich, Oates. Und ich rufe dich, Evans. Ich rufe dich und kippe einen Tropfen Kakao für dich auf das Eis. Wenn ich so weitermache, habe ich bald nichts mehr zum Trinken für mich in der Tasse. Macht nichts. Was soll ich mit dem Kakao, wenn ich kein Hammelfleisch habe? Wenn es so weit mit mir ist, dass ich am liebsten eine Anzeige in die Times setzen würde mit dem Inhalt. Ich, Robert Falken, Scott, Kapitän, krepiere elend. Nachdem ich die Mitglieder meiner Schlittenbesatzung Bowers, Dr. Wilson, Oates und Evans elend krepieren ließ. Krepieren. Elend krepieren. Ach, da bist du schon, Evans. Und so schnell. Schneller als Oates, obwohl du einen längeren Weg als Oates gehabt hast. Denn du bist vor Oates gestorben. Gestorben. Plappere mir nicht alles nach, Evans. Ich äffe dich nach, Scott. Warum? Ich hasse dich. Was habe ich dir getan? Ich bin tot. Dass der Frühe blüht und bald welk wird. Du hast mich getötet. Und des Abends abgehauen wird. Und verdorrt. Ich wurde vor lauter Hunger und Durst so mager wie eine Vogelscheuche. Du bist schuld daran. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Ich verlor die Nägel an meinen Händen und Füßen. Du bist schuld daran. Und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Meine Frostbeulen brachen auf, meine Wunden eiterten. Du hast recht, Evans. Du hast mit allem recht, Evans. Das nutzt mir nichts, Scott. Und dir nutzt es auch nichts, Scott. Verzeih mir, wenn du kannst. Ich kann nicht. Denk an jenen Tag und an jene Nacht. Es war der furchtbarste Tag. Es war die furchtbarste Nacht, Scott, durch deine Schuld, Scott. Wir entschlossen uns, ostwärts zu gehen. Du warst der Chef. Du hättest den Entschluss verhindern können. Den furchtbaren Entschluss. Alle waren dafür. Du hast ihn nicht verhindert. Wir marschierten in eine richtige Falle. Wir kamen in das größte Eistrümmergebiet, das wir bisher gesehen hatten. Wir kamen in die Eiszeit. In eine Stadt der Eiszeit. Mit Türmen, Häusern, Plätzen, Straßen, Gassen aus Eis. Und Sackgassen aus Eis. Sodass wir umkehren mussten. Und Treppen aus Eis. Wir maßen am Anfang 1220 Meter über dem Meer. Am Ende 1770 Meter. Wir stiegen 550 Meter. An einem Tag. Wir stiegen hinauf. Wir stiegen hinunter. An einem einzigen Tag. Und hörten wir etwas. Was hörten wir? Wir wussten es nicht. Vielleicht war es Eisgeröll, das absplitterte und in die Tiefe hüpfte. 3 Stunden lang suchten wir auf Schneeschuhen einen Ausweg. Vergebens. Das Eis wurde immer unwegsamer und rissiger. Wir mussten die Schneeschuhe abschneiden. Wir schulterten sie. Sie waren so schwer wie Eisblöcke. Schließlich merkten wir sie gar nicht mehr. Nach 6 Stunden konnten wir uns kaum noch auf den Beinen halten. Erst nach 12 Stunden waren wir in Sicherheit. Für den Augenblick. Wir wussten nicht, wie wir aus den Eistrümmern herausgekommen waren. Das mittlere Gletscherdepot war noch Kilometer entfernt. Wir zählten unsere Lebensmittel. Du verringertest die Rationen. Ich musste es. Wenn du wenigstens gewusst hättest, wo das Depot war. Ich wusste es nicht. Zum Frühstück aßen wir nur Schiffszwieback, sonst nichts. Um den Rest von unserem Pemmikan für den schlimmsten Fall aufzusparen. Scott, lenke nicht ab! Einmal fing Dr. Wilson an, seinen Speichel zu kauen. Er hatte nichts anderes. Lenke nicht von mir ab, Scott! Dann schrie Bauer sie an, was kaust du da? Du sollst nicht ablenken, Scott! Meine Spucke, sagte Dr. Wilson. Aber Bauers glaubte es ihm nicht. Du hast ja heimlich etwas von unseren Vorräten genommen, schrie er. Du hast gestohlen. Du hast uns etwas weggestohlen. Kapitän Scott. Evans. Ach, Evans. Ich habe nicht vergessen, wie schlimm es um dich stand. Und ich war schuld daran. Ich brauche dein Mitleid nicht. Es käme auch zu spät. Es käme leider zu spät. Warte nur, bis du drüben bei uns bist. Wie ist es drüben? Das sage ich dir nicht. Sag es mir. Nein. Sag es. Drüben! Scheppern die Büchsen auch drüben! Drüben. Evans ist drüben. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich. Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Eigentlich ist er schon lange dort. Seit jenem Tag und jener Nacht, als wir uns in den Eistrümmern verliefen. Er starb schon bevor er starb. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Er wurde wahnsinnig. In jener Nacht ging er einmal vor das Zelt. Mit einem Mal rief er: Ich sehe das Depot. Ich sehe das Depot. Er sah es. Er allein sah es. Er sah es in sich drin. Wir sahen es nicht. Es war nicht da. Wir marschierten weiter. Wir waren in Schneelaken gehüllt. Der Schnee blieb in dicken Klumpen an den Schuhen und Schlittenkufen hängen. Wir konnten kaum noch marschieren. Kaum noch marschieren. Der Schneepuder drang uns bis auf die Haut. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Der Sturm hörte nicht auf. Hörte er niemals auf? Niemals, rief Evans. Niemals. Was ist mit niemals, fragte ich ihn. Immer, rief er. Immer. Was ist mit immer, fragte ich. Niemals wird der Sturm aufhören, rief er. Immer wird er stürmen. Ich weiß es, ich weiß es. Ich bin auf du und du mit ihm. Wir kamen fast darin um. Wir waren krank vor Hunger und Schwäche. Wir redeten nur vom Essen. Je schwächer wir wurden, desto mehr redeten wir davon. Nieren sind etwas Gutes, sagen wir, in Butter gebraten. Ich habe mir nie etwas aus Linsensuppe gemacht, sagten wir, aber jetzt gäbe ich mein Leben drum, wenn ich welche hätte. Nein, sagten wir, Süßes ist mir lieber. Schokolade, Milchschokolade, Gelee, Himbeergelee. Evans weigerte sich, Schiffszwieback oder Pemmikan zu essen. Ich grüße dich, Evans. Ich esse meinen Vanillepudding, sagte er, und leckte am Eis, auf das er sich gelegt hatte. Ich grüße dich, Evans, du warst am kränksten. Deine Füße schwollen immer mehr an. Du warst, wie wir anderen, vor den Schlitten gespannt. Aber du verlorst den Halt auf den Schneeschuhen. Wir mussten dich abschirren. Du bliebst zurück. Wir taumelten weiter. Wir schlugen ein Lager auf. Das letzte Lager? Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Wir schliefen ein. Als wir aufwachten, hatten wir dich vergessen, Evans. Dann aber merkten wir, dass du nicht bei uns warst. Wo warst du? Wir entdeckten dich in einer Eisrinne. Dein Anzug war aufgerissen. Du hattest die Fausthandschuhe ausgezogen. Deine Hände waren erfroren. Du flüstertest: Ich hab's satt. Du fielst in Ohnmacht. Wir konnten nichts mehr verhindern. In der folgenden Nacht starbst du. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Ich grüße dich, Evans. Ich grüße dich, Evans. Wen kann ich jetzt noch grüßen? Wen kann ich noch rufen? Wer wird zu mir kommen? Kein Lebender wird zu mir kommen. Aber die beiden Toten waren da, Oates und Evans. Dr. Wilson und Bauer sind auch tot. Sie liegen neben mir. Sie brauchen nicht zu kommen. Ich kann ihnen die Hand geben. Nein. Ich kann ihnen keine Hand geben. Ich bin ein Stück Eis. Kein Lebender wird zu einem Stück Eis kommen. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Eingetragen am 26.03.1912, 12 Uhr mittags. Große Niedergeschlagenheit. Kapitän Scott Spur wieder verloren. Zuletzt noch 2 Meter aufgeworfene Schlittengeleise. Dann 4 Meter der eingedrückten Spur des Rads, das die Schlittengeschwindigkeit registriert. Dann ein paar beiseite geschobene Schneeschollen. Dann nichts mehr. Werden trotzdem nicht nachlassen, unser Ziel zu erreichen. Gebe Gott, dass wir nicht zu spät kommen. Position 78°-55. Durchschnittsgeschwindigkeit in den letzten 2 Tagen gut. Temperatur minus 29,5. Unterschrift Atkinson. Die Rettungsmannschaft wird nicht kommen. Sie ist nicht gekommen, sie wird nicht kommen. Wird nicht kommen, nicht kommen. Nie kommen, nie. Jedenfalls nicht, solange ich lebe. Lieber Gott, es muss nicht sein. Ich hätte Ponting, Atkinson, Wright, Jerry Garrett, Diebenham und Taylor gern noch einmal gesprochen, ehe ich mich für immer verabschiede. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Für immer verabschiede. Für immer. Für immer? Will ich mich retten lassen? Nur so ganz schäbig retten lassen wie ein Kind im Wald? Nein! Kapitän Scott will nicht gerettet werden. Kapitän Scott will aussagen. Er will die Chance haben, vor Ponting, Atkinson, Wright, Jerry Garrett, Diebenhen und Taylor auszusagen. Er will seine Unterlassungen und Übertreibungen berichten. Er will seine richtigen und seine falschen Befehle mitteilen. Er will sich stellen. Hier, meine Freunde, hier bin ich. Dort seid ihr, meine Freunde. So und so war es nicht. Bis zum letzten Tag, bis zur letzten Nacht, bis zur letzten Stunde, bis zur letzten Minute und Sekunde. Aber man lässt mich nicht aussagen. Man gibt mir keine Chance. Gut, wenn man mir die Chance versagt, hole ich sie mir. Wenn die Rettungsmannschaft nicht zu mir kommt, gehe ich zur Rettungsmannschaft. Chef, Chef, ich fürchte mich nicht. Ihr braucht mich nicht zu warnen. Ich weiß Bescheid. Immerhin danke ich euch für eure Freundlichkeit. Bitte. Ich weiß, dass es unmöglich ist. Aber ich weiß auch, dass alles möglich ist, wenn der Tod kommt. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Mir ist bekannt, dass das nächste Depot 20 Kilometer, nur 20 Kilometer entfernt ist. Aber ich werde es versuchen. Ich werde der Rettungsmannschaft entgegengehen. Ich werde meine Zeugen mitnehmen. Meine Zeugen? Nein, nicht meine Zeugen. Sondern Zeugen, die aussagen, wie es die Wahrheit ist und nichts als die lautere Wahrheit. Ich rufe die Zeugen. Ich rufe die Zeugen. Ich bitte euch herzlich, mich auf meinem letzten Marsch zu begleiten. Auf meinem letzten Marsch! Und wer fürchtet sich vor solchen deinem Grimm? Ich rufe die Zeugen! Schützen, euch meine ich nicht. Ihr müsst bei dem Zelt bleiben. Es darf nicht allein sein. Mitnehmen kann ich es nicht. Ich kann überhaupt nichts mitnehmen. Ich kann ja nichts tragen, ich bin so elend. So elend bin ich seit meiner Schulzeit nicht mehr gewesen. Damals sagte der Geographielehrer, die Erde ist bekannt. Die ganze Erde? Fragte ich. Bis auf ein paar weiße Flecken in Innerafrika und den Südpol, antwortete er. Ich will den Südpol entdecken, sagte ich. Du, sagte der Lehrer, ich fürchte, du hast nicht genug Mut dazu. Sei still jetzt! Still! Stört mich nicht! Ich würde sogar die Karte mit der Marschroute hier lassen. Ich kenne den Weg. Alles ist möglich, wenn der Tod kommt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich werde auch meine Tasse dalassen. Sie hat gleich ausgedient. So, jetzt kommt das Schwierigste. Das Aufstehen. Der Marsch wird gar nichts dagegen sein. Zuerst die Karte aus der linken Hand. In Ordnung. Dann die Tasse aus der rechten Hand in die linke Hand. Ohne etwas zu verschütten. Gut. Ich brauche die rechte Hand, wenn die Zeugen gekommen sind und ich ihnen zuwinke. Aufstehen. Es geht nicht. Es muss gehen. Aufstehen. Kapitän Scott, steh auf. Bist du ein Säugling? Nein. Bist du ein Greis? Nein. Aufgestanden. Ein Blick auf die Schlafsäcke, in denen Dr. Wilson und Bowers liegen. Sie liegen gut, falls man im Tod überhaupt liegt. Ob man schwebt? Herr, kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Ein Tropfen Kakao auf das Eis für Roald Amundsen, norwegischen Polarforscher. Der eine Monat und zwei Tage früher als Kapitän Robert Farton Scott, englischer Polarforscher, den Südpol erreichte. Ich rufe dich, Südpol. Ich rufe dich, Südpol. Ich danke dir. Ich wusste, dass du eine Eins bist und dass ich eine Null war. Aber ich wollte, dass ich eine Eins wäre und dass du eine Null wärst. Meine Rechnung ging nicht auf. Ich wurde minus eins. Du aber bliebst eins. Du warst es, du bist es, du wirst es sein. Ich rufe dich. Eis! Ich rufe dich. Eis! Du bist da, Eis. Du warst die Hölle. Die Hölle? Das Gegenteil der Hölle. Aber nicht der Himmel, sondern die Kälte. Allerdings, was hätten wir außer dir erwarten können? Aber was für eine Kälte warst du? Du warst außerordentlich. Du warst die Kälte der Kälten. Das Widerwärtigste, was du uns angetan hast, war die Angst. Angst? Ja. Wir, die wir uns noch nie gefürchtet hatten, hatten Angst. Angst. Die Angst war das Widerwärtigste und das Gefährlichste. Die Angst, besonders auf dem Rückweg vom Pol. Die Angst, unser Schiff, mit dem wir gekommen waren, nicht wiederzusehen. Die Angst, die du uns gemacht hast, hat die Langsamkeit unseres Rückmarschs noch langsamer gemacht. Vor lauter Angst sahen wir schlechter und fanden unsere alten Spuren nicht. Wir mussten abschirren und die Fährten suchen. Dadurch verloren wir Zeit, viel Zeit. Mehr, als wir sonst verloren hätten. Dadurch wurde unser Proviant knapp, besonders das Öl. Wenn wir kein Öl mehr hatten, konnten wir uns nichts kochen. Wer mitten im Eis auf warme Mahlzeiten verzichten muss, stirbt. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. Wer mitten im Eis warme Getränke entbehren muss, stirbt. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Wir starben. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagst. Wir starben durch dich, Eis, nachdem wir so lange Unglück leiden. Aber wir wollten nicht durch dich sterben, Eis. Deshalb händigte ich jedem von uns 30 Opiumtabletten aus. Der Tod, Eis, sollte unser Tod sein, nicht der deine. Aber der Tod war doch dein Tod, Eis, und nicht der unsere. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Wir kamen nicht mehr dazu, die Tabletten zu schlucken. Noch einmal gossen wir etwas Öl in unseren Primuskocher. Halb voll gossen wir ihn. Mehr Öl hatten wir nicht. Am Ende hatten wir nur noch für eine Stunde Öl. Für eine Stunde. Dann hatten wir nichts mehr. Nichts mehr. Ich rufe dich. Sturm! Ich rufe dich. Sturm! Ich danke dir, Sturm, dass du gekommen bist. Du gabst uns den Rest. Einmal entkamen wir dir, Sturm, ein einziges Mal. Wir verlegen unser Lager zwischen Felsenklippen, die fast senkrecht emporstiegen. Du tobtest über unseren Köpfen. Es ließ uns kalt, wir hörten dich nur, wir vergaßen dich fast. Aber sonst waren wir immer in deiner Hand. Du versuchtest uns daran zu hindern, dass wir unsere Kochgeschirre an den Mund setzten. Du wirbeltest so wild den Schnee durcheinander, dass wir auf den Schlitten unsere Leithunde vor den Schlitten nicht sehen konnten. Du zerstörtest unser Ponywall. Du begrubst unsere Schlitten unter ungeheuren Schneewehen. Du verwischtest unsere Spuren auf dem Hinweg, sodass wir uns auf dem Rückweg verirrten. Du zerfetztest unser letztes Segel, sodass wir uns selbst vor den Schlitten spannen mussten. Du zwangst uns, mit dem Marschieren aufzuhören. Wir mussten nur so lange in unseren Schlafsäcken verkriechen, bis es dir passte, aus einer anderen Richtung zu wehen. Zum Schluss, als Evans und Oates schon tot waren, aber Dr. Wilson und Bowers noch lebten, wollten wir jeden Tag zum nächsten Depot aufbrechen. Jeden Tag, jede Stunde. Aber wir konnten nicht. Wir konnten nicht. Dr. Wilson starb. Er flüsterte, ich hasse dich, Sturm. Boah, starb. Er flüsterte, Sturm, ich hasse dich. Ich begriff gar nicht, dass ich allein war, dass ich niemanden mehr atmen hörte. Husten, niesen oder was weiß ich. Ich sah nur die beiden letzten Toten dann. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Du hattest sie getötet, Sturm. Mit deiner Stärke. Windstärke, sagen wir Menschen dazu. Endlich einmal sagen wir etwas Richtiges. Du wehtest mit einer Stärke von 15 Meter in der Sekunde, Sturm. Ich schrie dich an. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Aber jetzt hasse ich dich nicht mehr. Ich liebe dich auch nicht. Ich weiß, dass du nur das gemacht hast, was du vom Anfang der Erde an tatest. Und was du bis zum Ende der Erde tun wirst. Bald bist du unser Widersacher. Bald bist du unser Freund. Wir müssen dich annehmen, wie du bist. Wir müssen uns dir unterwerfen. Ich rufe dich. Nebel. Ich rufe dich. Nebel. Ja, auch du warst nichts Gutes, Nebel. Aber wann hätten wir wohl einmal etwas Gutes getroffen? Ziemlich früh. Ungefähr ein Jahr vor unserem Ende erschienst du in deiner grauenhaftesten Gestalt. Du kamst nicht weiß, nicht grau, nicht gelb, Nebel. Du kamst schwarz. Schwarz wie die riesige Schabracke eines riesigen Leichenpferds. Schwarz. Rabenschwarz, wie man so sagt. Aber man beleidigt die Raben, wenn man gleichzeitig von ihnen und von dir redet. Schwarzer Nebel. Du kamst und gingst nicht wieder. Uns schien, du flattertest ewig um uns herum. Wir trauten uns nicht aus unserem Zelt in den Kraterhügeln heraus. Wir hatten es auf dem Grund eines toten Kraters aufgeschlagen. Wie der Mensch so ist, versuchten wir, das Große durch das Kleine zu überwinden. Wir spielten Domino. Aber die Überwindung des Großen durch das Kleine kann nur dann gelingen, wenn sich im Kleinen oder sogar im Winzigen das Ewige befindet. Der Grashalm kann den Hagel besiegen. Der Falter das Unglück. Die Haut des Säuglings, das Entsetzen. Aber im Domino ist nichts Ewiges. Du legst eine 5 an eine 5, eine doppelte 1 an eine einfache 1, das ist alles. Es ist nichts. Du schlichst dich, schwarzer Nebel, in unsere Linien und Rechtecke. Du verhülltest sie, sie waren verschwunden. Wir waren mit dir allein. Schwarzer Nebel. Trotzdem danke ich dir, dass du gekommen bist. Du bist ein guter Zeuge auf unserem Marsch zur Rettungsmannschaft. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Eingetragen am 27.03.1912, 10 Uhr abends. Sorge überwunden. Endlich wieder auf der Spur von Kapitän Scott. Große Freude. Wir stiegen mit den Steigeisen das obere Becken eines Gletschers hoch. Wir dachten an nichts und sahen eine rote Depotfahne. Eintragung früher als gewöhnlich, da vor ein paar Augenblicken besonders intensiv an Kapitän Scott gedacht. So als unterhielten wir uns mit ihm. Position 77 Grad, in den letzten 4 Tagen 60 Kilometer zurückgelegt. Ganz gut. Temperatur minus 21 Grad, Unterschrift Charlie Garrett. Ich rufe alle. Ich rufe alle. Ich rufe die Ponys, die ich erschießen musste. Eure nüstern Augen und Ohren waren vom Schnee verklebt. Ihr wart vom Kopf bis zum Schwanz mit Eis überzogen. Ihr hattet den Husten. Ach, wie ihr hustetet, Chinese, Donner, Keil, Christopher, Michael. Ihr hustetet wie alte Männer, die Asthma haben. Ihr ersticktet fast daran. Ihr wart so krank, dass ihr nicht mehr vom Fleck kamt. Wir fütterten euch mit heißem Haferbrei und wickelten euch warm ein. Es nutzte nichts mehr. Wenn wir euch nicht erschossen hätten, wärt ihr verhungert. Wir nannten das Lager, wo wir euch töteten, das Schlachthauslager. Oh, wie lieb von dir, dass du dich gemeldet hast, Jehu. Obwohl ich dich und alle anderen Hunde zurückschicken musste. Es ging nicht anders. Ihr wurdet mit den Schneebrücken und Eisspalten nicht mehr fertig. Wir glaubten, über sibirische Hunde ginge nichts. Ich mache euch keinen Vorwurf, wie käme ich dazu? Ausgerechnet ich. Habe ich es ausgehalten? Was ist das? Was ist das? Du bist das Grammophon. Ich habe dich lange nicht mehr gehört. Du hast uns glücklich gemacht. Damals. Im Winterquartier an der großen Eisbarriere. Wir hörten dir zu und unterhielten uns darüber, was wir treiben würden, wenn wir wieder zu Hause wären. Ich würde eine Abhandlung über antarktische Vögel schreiben, sagte Dr. Wilson, über Eissturmvögel, Albatrosse, Sturmschwalben und Skua-Möwen. Und fördere das Werk deiner Hände bei uns. Bowers sagte, ich will mich mit Meteorologie beschäftigen, mit südlichen Kronen, Mond- und Sonnenhöfen, Regenbögen und Südlichtern mit ihren Lichtbändern, Spiralen und Richtungen. Er kann jetzt für alle Zukunft sämtliche Südlichter betrachten, die den Himmel grün und purpur machen. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Ich werde mich mit Parasiten befassen, sagte Oates. Ich werde das Leben der Urtierchen unter dem Mikroskop studieren. Ich werde sie meinen Kindern zeigen und ihnen sagen, dass etwas da sein muss, das keinen Anfang und kein Ende hat. Und die Urtierchen sind ein Beweis dafür. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Evans sagte, ich will malen. Was? Ja, was? Vielleicht Blumen, Sonnenblumen, Blumen im Sommer. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Terra Nova, du hast uns von London bis zum Rossmeer gefahren. Ich grüße dich, Terra Nova, und durch dich grüße ich London. Und durch London grüße ich die Themse. Als Junge habe ich immer in sie hineingespuckt. Als junger Mann bin ich auf der Themse gerudert. Mit meinem Mädchen, das später meine Frau geworden ist. Meine Frau. Ich rufe dich, Frau. Ich rufe dich. Victoria, ich rufe dich. Lagebericht der Rettungsmannschaft. 28.03.1912. Mitternacht. Wenn wir jetzt Kapitän Scott nicht bald finden, wissen wir nicht, ob wir ihn jemals finden werden. Aber wo sollen wir ihn suchen? Unsere jetzige Position... 80 Grad, Strich 3, 350 Kilometer vom Winterlager, 1150 Kilometer vom Südpol entfernt. Wenn wir alle Umstände einkalkulieren, könnte Kapitän Scott bis in dieses Gebiet gekommen sein. machen letzten Versuch. Teilen Umkreis von 50 Kilometern in 12 Sektoren, die wir nacheinander systematisch absuchen werden. Missglückt dies, kehren wir um. Zeitangabe nur ungenau, da Uhren stehen geblieben. Minus 51 Grad. Unterschrift Ponting. Der Marsch beginnt. Der Marsch zur Rettungsmannschaft beginnt. Ich kritzele meine letzten Sätze in das Eis. Kapitän Scott, 17. Januar 1912 am Südpol. Ich rufe dich. Amundsen. Den Rest meiner Tasse für Amundsen auf das Eis. Ich rufe Amundsen. Endlich, Scott. Ich kann mir denken, dass es dir nicht leicht gefallen ist, mich zu rufen. Ich weiß nicht, Amundsen, was am schrecklichsten gewesen ist. Das Alleinsein, nachdem auch Bowers und Dr. Wilson gestorben waren? Oder der Tod durch Erfrieren bei Oates? Oder der Tod durch Wahnsinn bei Evans? Oder der 22. Februar 1911 abends 10 Uhr im Sicherheitslager, fast ein Jahr bevor wir zum Südpol kamen? Was war da? Da gab mir Atkinson einen Brief. In dem stand, dass der Norweger Amundsen in der Walfischbucht im Winterquartier läge. Damit warst du dem Südpol 110 Kilometer näher als ich. Ich war eben früher aufgeboren als du, Scott. Warum war ich nicht früher aufgebrochen als du, Amundsen? Du oder ich? Einer von uns beiden musste mehr Glück haben als der andere. Du hattest es. Ich wusste es vom 22. Februar 1911 bis zum 15. Januar 1912, während wir zum Pol marschierten. Als Bowers etwas entdeckte, das er zuerst für ein Wegzeichen hielt. Ein Wegzeichen? Von wem? Von uns nicht, von uns nicht. Von wem? Von Amundsen? Was unsere Hoffnung für unmöglich hielt, davon waren unsere Gedanken überzeugt. Wir fuhren weiter, so schnell wir konnten. Eine halbe Stunde verstrich. Dann sah Bowers, dass das Wegzeichen kein Wegzeichen, sondern eine schwarze Fahne war. Wir hatten sie an einem Schlittenständer befestigt. In der Nähe war ein verlassener Lagerplatz. Wir sahen die Eindrücke von Hundepfoten. Meine Hunde, Scott. Ich krieche um das Zelt herum. Der Marsch zur Rettungsmannschaft wird fortgesetzt. Ich schreibe ins Eis. Südpol. 2900 Meter. Lagebericht der Rettungsmannschaft. 29.03.1912. Erster Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Vergeblich. Taylor. Hat mich auch keiner verlassen? Melde dich, Amundsen. Zur Stelle, Scott. Mich wundert, Amundsen, dass du dich nicht davon gemacht hast. Du beleidigst mich, Scott. Aber ich verstehe dich. Wahrscheinlich würde ich an deiner Stelle genauso reden. Verzeih mir, Amundsen, ich benehme mich schlecht. Ich kann nicht verlieren. Wer als Zweiter den Südpol erreicht, hat kein Kartenspiel verloren. Du bist sehr freundlich. Wenn man im Jahre 2000 vom Südpol spricht, wird man nicht von Amundsen sprechen, sondern von Scott und Amundsen. Ich überlege mir, warum ich der erste Mensch sein wollte, der den Südpol betritt. Ja, darüber sollte man nachdenken. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Zweiter Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Abermals vergebens. Atkinson. Amundsen. Scott. Ich überlege mir, warum ich mich jetzt so gräme, dass ich den Pol als Zweiter betreten habe. Vielleicht sind wir nichts als Kinder, die versuchen, ein Spiel zu gewinnen. Oder wollen wir mehr sein als die anderen? Können wir es nicht ertragen, in Reihe und Glied zu marschieren? Eine Null zu bleiben, statt eine Eins zu werden? Ehrgeiz? Wahn. Oder haben wir in unseren Schulbüchern zu viel von Helden gelesen? Was ist ein Held? Einer, der denen hilft, die keine Helden sind. Einer, der stirbt, damit andere leben können. Einer, der lebt, damit andere leben können. Der Marsch wird fortgesetzt. Ich schreibe ins Eis. Der Tod kann nicht mehr weit weg sein. Lagebericht der Rettungsmannschaft. 30.03.1912. Dritter Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Wieder nichts. Diebenham. Der Marsch zur Rettungsmannschaft wird fortgesetzt. Marsch fortsetzen. Ich bin erstarrt. Kriechen. Nicht mehr kriechen. Erstarrt. Ins Eis schreiben. Gott steh mir bei. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Vierter Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Nichts. Cherry Gerd. 25.04.1912. Erster. Marsch fortsetzen, Kapitän. Armer Kapitän. Marsch beendet. Kriechen beendet. Schreiben beendet. Finger blutig. Trotzdem schreiben. Grüßt meine Frau. Falsch. Grüßt meine Witwe. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Fünfter Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Nichts, wieder nichts. Ponting. Hinlegen. Liegen, liegen bleiben. Nichts mehr machen. Gar nichts. Warten. Warten. Lebt wohl, alle. Lebt wohl, Eis. Lebt wohl, Sturm. Nebel. Pony. Hund. Lebt wohl, Grammophon. Leb wohl, Schiff. London. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Sechster Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Aussichtslos. 1.4.1912, Taylor. Shep. Leb wohl, Südpol. Amundsen? 2-3/4 Kilometer vom Südpol entfernt stand ein Zelt. In dem Zelt lag ein Zettel. Amundsen bittet Scott, diesen Brief an König Haakon von Norwegen zu befördern. Ich habe ihn befördert. Wohin? In meine Brieftasche. Da liegt er, der tote Brief, in der toten Brieftasche. Wer wird ihn finden? Wer wird uns finden? Mich, Wilson, Bowers? Wird uns jemand finden? Wilson, ich lege meinen Arm um dich, Wilson. Ich wollte der Rettungsmannschaft entgegenmarschieren. Ich habe es nicht getan. Ich wollte um unser Zelt herumkriechen. Ich habe es nicht getan. Ich liege im Zelt. Ich habe meinen Arm um dich gelegt, Wilson. Ach ja, Bowers, du bist auch da. Ich lege mal. Lagebericht der Rettungsmannschaft. Heute, am 12. November 1912, im 8. Monat unserer Suchexpedition nach Kapitän Scott und seiner Schlittenbesatzung, bei 79°-50 um 11:51 sahen wir in circa 120 Meter Entfernung. Ein Zelt! Ein Zelt! Das Zelt ist grün. Wir haben es gefunden. 3 Schlafsäcke. 3 Männer. Scott hat den Arm um Wilson gelegt. Um Bowers nicht. Er konnte nicht mehr. Scott. Kapitän Scott. Wir grüßen dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.